Zeit rinnt durch meine Hand, als wär's ne Ewigkeit. Du sagtest, vielleicht wird's spät, doch nicht, dass es bis 5 Uhr geht. Du lächelst, als wenn nichts weh, Papa, es tut mir leid. Doch wenn dein Blick eine Nacht verrät, dann weiß ich, es ist längst zu spät. Jedes Wort wäre zu viel, trennt Verstand und Gefühl. Du, ich will das noch nicht verstehen. Seit dein Blick diese Nacht verrät, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Hab ich dich jetzt verloren, du wurdest doch erst geboren. Muss die Zeit denn so schnell vergehen? Verlegen stehst du vor mir. Du, was sag ich jetzt zu dir? Du siehst ganz verändert aus, mit zerzausten Haaren. So stolz mit verklärtem Blick. Und ich dreh die Zeit zurück. Genau wie bei Mama, damals vor 17 Jahren. Doch wenn dein Blick eine Nacht verrät, dann weiß ich, es ist längst zu spät. Jedes Wort wäre zu viel, trennt Verstand und Gefühl. Du, ich will das noch nicht verstehen. Seit dein Blick diese Nacht verrät, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Hab ich dich jetzt verloren, du wurdest doch erst geboren. Muss die Zeit denn so schnell vergehen? Ich seh dich noch vor mir, in Passat Richtung Mittelmeer. Du schläfst mit deiner Puppe auf unserem Rücksitz ein. Doch wenn dein Blick eine Nacht verlegt, dann weiß ich, es ist längst zu spät. Jedes Wort wäre zu viel, trennt Verstand und Gefühl. Du, ich will das noch nicht verstehen. Seit dein Blick diese Nacht verlegt, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Hab ich dich jetzt verloren, du wurdest doch erst geboren. Muss die Zeit denn so schnell vergehen? Wenn dein Blick eine Nacht verrät und die Uhr sich nun weiter dreht, dann ist egal, was passiert. Ich habe längst schon kapiert, dass mein Kind nun erwachsen